zweifache Oscar-Preisträger, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Darsteller George Clooney erweist in seinem spannenden Kunstraub-Thriller Monuments Man ungewöhnliche Helden, beruhend auf einer Buchvorlage von Robert M. Atzel und Brett Witter, auch jener stillen Heldin eine Hommage, die zu den höchst dekorierten Resistance-Mitgliedern gehörte, aber selbst in Frankreich weithin unbekannt geblieben ist. Bei der Suche und Rettung einer großen Anzahl von Kunstobjekten unschätzbaren Wertes wurde eine Frau zur Schlüsselfigur, Rose Vaillant, die im Film Monuments Man ungewöhnliche Helden Claire Simon heißt und von Oscar-Preisträgerin Kate Blanchett verkörpert wird. Rose Vaillant war maßgeblich dafür verantwortlich, dass geraubte Kunstwerke aufgespürt wurden. Die studierte Kunsthistorikerin Vaillant war ab 1932 Mitarbeiterin des Pariser Museums Jeu de Paume. Nach der Besatzung von Paris durch die deutsche Wehrmacht im Jahr 1940 wurde das Museum zum Hauptquartier des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg, der Kunstrauborganisation der NSDAP, die unter anderem Kunstobjekte für das geplante Führermuseum in Linz beschaffte. Die Beute stammte aus Museen und dem Privatbesitz jüdischer Sammler, die enteignet und deportiert wurden. Das traditionsreiche Jeu de Paume wurde zur Sammelstelle der Beutekunst der Nazis, in der sich auch ranghohe Nationalsozialisten wie Hermann Göring nach Gutdünken bedienten. Doch eine Frau hielt Wache, die unscheinbare Museumsangestellte Rose Vaillant. Sie führte heimlich Buch über die Kunstschätze, die im Jeu de Paume angeliefert wurden, vor allem aber darüber, wohin sie transportiert wurden. Unter Lebensgefahr sammelte die zurückhaltende Frau, die von den Besatzern unbemerkt Deutsch verstand, alle wichtigen Informationen. Dabei bekam sie Tipps von loyalen Fahrern und Wächtern und ließ der Resistance unschätzbare Hinweise zukommen. Nach der Landung der Alliierten 1944 vertraute Vaillant ihre Notizen dem Monuments Man James Rorimer an. Doch die Sondereinheit konnte das Raubgut erst bergen, nachdem die Alliierten in Deutschland ihren militärischen Durchbruch erreicht hatten. Einer der größten Coups war das Aufspüren eines Raubkunstdepots in Schloss Neuschwanstein. Dank Vaillants Aufzeichnungen konnte der Prozess der Rückgabe der von den Nazis geraubten Kunstwerke enorm beschleunigt werden. Vaillant, die noch lange nach dem Krieg dabei half, Kunstwerke aufzuspüren, hat ihre Erfahrungen in dem Buch Le Front de l'Art beschrieben, das 1964 den Film Der Zug inspirierte. Die mit Auszeichnungen überhäufte Resistance-Kämpferin wurde von der französischen Regierung zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt, bekam in Deutschland das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen und erhielt in den USA die Presidential Medal of Freedom. Und doch blieb Rose Vaillant bis zu ihrem Lebensende weitgehend unbekannt, eine Intellektuelle, die mit ihrem Mut und ihrer Klugheit entscheidend dazu beitrug, das kulturelle Gedächtnis von Generationen Europäern zu bewahren. Die deutsch-amerikanische Koproduktion Monuments Man – Ungewöhnliche Helden basiert auf einer wahren Geschichte, in der eine ungewöhnliche Sondereinheit während des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten beauftragt wird, die größten Meisterwerke der Kunst aus den Händen der Nationalsozialisten zu retten und an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Es ist eine schier unmögliche Mission. Die Kunstwerke befinden sich hinter den feindlichen Linien und die deutsche Armee hat den strikten Befehl, alles zu zerstören, sollte das Dritte Reich untergehen. Wie kann die Gruppe von 7 Museumsdirektoren, Kuratoren und Kunsthistorikern, die sich eher mit Michelangelo als mit einem M1-Sturmgewehr auskennen, überhaupt auf Erfolg hoffen? Das macht die Pumpe. Pumpt noch. Lust, im Krieg mitzumischen? Monuments Man. Kommt von Roosevelt. Oh, das sehe ich. Ich soll mir ein Team suchen und in Sicherheit bringen, was noch da ist, und den Rest wiederfinden. Bist du nicht ein bisschen alt dafür? Ja. Du gehst also in ein Kriegsgebiet und sagst unseren Jungs, was sie in die Luft jagen dürfen und was nicht. So ist es gedacht. Okay, wie viele Männer? Momentan 6. Grundgütiger. Mit dir sind 7. Das ist viel besser. Ausbildung in Shrivenham, England, dann warten wir auf Befehle. Ausbildung? Grundausbildung. Wir? Oh Mann. Naja, in einem Wettlauf gegen die Zeit sind die Monuments Men, wie sie genannt werden, bereit, ihr Leben zu riskieren, um jahrhundertealte Kultur vor der Vernichtung zu bewahren und die Meisterwerke zu beschützen und zu verteidigen. Monuments Men, ungewöhnliche Helden, der bei den 64. Internationalen Filmfestspielen in Berlin präsentiert wird, hat durch die jüngsten Kunstwunde in München an bemerkenswerter Aktualität gewonnen. Ab 20. Februar 2014 ist der Film in den deutschen Kinos.